Dokumentation. Hinweis zum Werk. Ein gewisses Ungleichgewicht in der Struktur des Wirkens von Schneider ist diesem noch immer enthalten. Die Leserschaft soll das wissen dürfen. Man sollte das Werk von Schneider darum nicht alleine nur mit Genauigkeit betrachten.